Übungstest TELC Deutsch C1 Hochschule. Hörverstehen Teil 1. Sie hören die Meinungen von 8 Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A bis J zu welcher Person passt. 2 Aussagen passen nicht. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 47 bis 54 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aussagen A bis J. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Sprecher 1. Manche meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen klagen über die schlechte Qualität in unserer Mensa. Persönlich kann ich dem nicht zustimmen. Ich esse regelmäßig in unserer Mensa. Wenn ich mir im Supermarkt ein belegtes Brötchen und ein Getränk kaufe, zahle ich genauso viel wie für ein Menü in der Mensa. Ich kann jeden Tag unter 3 Menüs wählen, mit oder ohne Fleisch, aber immer mit Vorspeise und Hauptspeise. Für ein Getränk muss ich nichts ausgeben, denn Wasser aus dem Wasserspender bekomme ich gratis dazu. Für das, was wir in unserer Mensa geboten bekommen, finde ich die Preise total in Ordnung. Ja klar, wie zu Hause schmeckt es nicht. Aber ich wüsste nicht, wo ich für so wenig Geld eine komplette Mahlzeit finden könnte. Im Restaurant jedenfalls nicht. Sprecher 2. Mir ist es wichtig, wenigstens einmal am Tag etwas Warmes zu mir zu nehmen. Das bin ich von zu Hause her so gewohnt. Und ich möchte auch im Studium nicht darauf verzichten. Morgens, mittags und abends Sandwiches, das ist nichts für mich. Und selbst kochen? Naja, ehrlich gesagt, ist mir das alles viel zu anstrengend. Ich müsste mir jeden Tag überlegen, was ich koche, dann einkaufen gehen und mich am Abend, wenn ich nach Hause komme, noch an den Herd stellen. Nein, dazu habe ich einfach keine Zeit. Außerdem habe ich keine Lust, für mich allein zu kochen. Restaurants sind zu teuer und in Imbissbuden gibt es zu wenig Abwechslung. In der Mensa habe ich immer eine Auswahl. Für mich ist die Mensa also die einzige Möglichkeit, regelmäßig zu einer vollständigen Mahlzeit zu kommen. Sprecher 3. Grundsätzlich ist eine Mensa eine sinnvolle Einrichtung an einer Hochschule. Darüber herrscht vermutlich Einigkeit. Die Preise sind im Vergleich zum Angebot aber eindeutig zu hoch, zumindest in unserer Mensa. Erst im letzten Semester sind diese wieder angehoben worden. Es gibt schon günstige Gerichte, ja, aber die schmecken nicht besonders gut. Wenn man besseres Fleisch oder Fisch essen möchte, muss man ordentlich Geld hinlegen. Der Unterschied zu einem Tagesmenü im Restaurant ist da nicht mehr sehr groß. Vor kurzem habe ich ein Praktikum in einem Unternehmen gemacht. Das Essen in der Betriebskantine dort war billiger, dabei viel besser und auch gesünder als in der Mensa. Wenn in der Privatwirtschaft gutes Essen zu günstigen Preisen angeboten werden kann, sollte das an staatlich geförderten Hochschulen doch auch möglich sein. Sprecher 4. Außer Hausessen ist für mich immer etwas kompliziert, weil ich spezielle Ernährungsgewohnheiten habe. Ich esse nämlich überhaupt keine tierischen Produkte. Glücklicherweise bietet unsere Mensa jeden Tag ein vegetarisches und ein veganes Gericht. Und das zu einem wirklich günstigen Preis. Natürlich könnte ich mir auch im Supermarkt etwas Passendes besorgen. Das würde ich auch tun, wenn die Mensa keine veganen Gerichte anbieten würde. So ist es aber viel einfacher. Ich gehe jeden Tag gemeinsam mit meinen Freunden essen und kann mich darauf verlassen, dass auch für mich etwas dabei ist. In Restaurants ist es häufig noch etwas schwierig für uns Veganer. Oft sind wir mit Sonderwünschen auf das Verständnis des Personals angewiesen. Ich finde es wirklich toll, dass das hier in der Mensa so problemlos klappt. Sprecher 5. Eigentlich mag ich die Atmosphäre in der Mensa. Man trifft sich zwischen zwei Lehrveranstaltungen, plaudert, bespricht was oder erfährt Neuigkeiten. Aber als große Kochkunst würde ich das Essen in der Mensa nicht gerade bezeichnen. Immerhin gibt es eine Auswahl und es ist meistens ganz in Ordnung. Ich kann zwischen drei Tagesmenüs und einigen weiteren Gerichten wählen. Irgendetwas ist immer für mich dabei und die Portionen können sich auch sehen lassen. Leider gibt es die günstigen Mittagsmenüs bei uns nur bis um 14 Uhr. Manchmal schaffe ich das nicht, weil ich länger in einer Veranstaltung bin. Die Sauberkeit der Tische lässt mitunter zu wünschen übrig. Die könnten ruhig häufiger gewischt werden, auch in der Mittagszeit. Aber da müssen wir uns als Mensagäste wohl mitverantwortlich fühlen. An die Warteschlangen habe ich mich schon gewöhnt. Sie halten mich jedenfalls nicht davon ab, der Mensa täglich einen Besuch abzustatten. Das muss einfach sein. Sprecher 6. Ich finde es wichtig, dass man sich Zeit nimmt zum Essen und nicht über ein Buch gebeugt schnell ein Brot hinunterschlingt. Leider mangelt es oft an gesunden Gerichten. Es gibt viel Frittiertes, zum Beispiel das, wie ich zugeben muss, sehr beliebte Wiener Schnitzel mit Pommes oder endlos geschmorte, sehr deftige Gerichte. An Fett und billigen Ölen wird nicht gespart. Für meinen Geschmack gibt es zu wenig frische, knackige Sachen. Menschen, die sich bewusst gesünder ernähren möchten, haben es in der Mensa schwer. Ich würde gerne etwas höhere Preise in Kauf nehmen, wenn dafür mehr Wert auf die Qualität der Zutaten und die Auswahl der Gerichte gelegt würde. Sprecher 7. Bei allem Respekt für die Leute, die jeden Tag für uns Studierende in der Mensa kochen, für mich geht das gar nicht. Massenabfertigung lehne ich grundsätzlich ab. Sie ist nicht mit verantwortungsvollem Essverhalten vereinbar. Man stellt sich in einer langen Warteschlange an, um schließlich ein optisch meist wenig ansprechendes Essen in Empfang zu nehmen. Als ebenso bescheiden empfinde ich den geschmacklichen Anspruch, meist fad und in der Regel auch noch lauwarm. Dazu Tabletts und Geschirr, die oft genug in der Hektik und unter dem Ansturm der Gäste eher oberflächlich gereinigt werden. Im studentischen Umfeld für viele bequem, aber für mich persönlich unannehmbar. Da esse ich lieber tagsüber Brot mit Obst oder Rohkost oder einen Joghurt. Abends nehme ich mir dann die Zeit, eine frische Mahlzeit mit hochwertigen Zutaten zuzubereiten. Sprecher 8. Also, ich habe den Eindruck, dass sich in den Mensen in letzter Zeit sehr viel verändert. Es gibt nicht nur Gerichte für Studierende mit besonderen Ernährungsweisen, sondern auch immer mehr Bioprodukte. Das finde ich ganz wichtig. Und das nicht nur, weil es unserer eigenen Gesundheit und der Umwelt zugutekommt. Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt ist die Vorbildfunktion, die den Universitäten und Hochschulen zukommt. Diese Funktion nehmen sie auch im Hinblick auf gesundes Essen und nachhaltigen Lebensmittelanbau zunehmend wahr. Unsere Mensa hat seit letztem Semester einen neuen Betreiber. Der legt großen Wert auf frische, regionale Produkte. Die Speisen sind seitdem etwas teurer geworden, aber das finde ich in Ordnung. Wir müssen alle lernen, dass Lebensmittel wertvoll sind und ihren Preis haben. Ende von Hörverstehen Teil 1.